1926. Die Vereinigten Staaten von Amerika feiern ihr 150-jähriges Jubiläum. Die Prohibition hat ihren Höhepunkt erreicht. Die große Wirtschaftskrise steht kurz vor der Tür. Namen von Gangstern wie Dillinger, Capone und Bonnie und Clyde beherrschen die Schlagzeilen der Presse von der Ost- bis zur Westküste. Aber auch auf den zweiten Seiten der Tageszeitungen fanden sich die Namen legendärer Gesetzesbrecher. Sie waren die nicht weniger gefeierten Lokalhelden, die sich durch die große Armut der damaligen Zeit und die horrenden Profite, die auf dem Schwarzmarkt zu erzielen waren, zu immer neuen Untaten angespornt fühlten. Lex Diamond, Pretty Boy Floyd, Dutch Schultz und Machine Gun Kelly. Sie alle gingen ganz und gar nach den rauen Methoden vor, wie sie schon die Revolverhelden des Wilden Westens vorgemacht hatten. Zu dieser unseligen Tradition mischte sich die Verzweiflung der Depression und die Dynamik der stürmischen 20er und der ruhelosen 30er Jahre. Die Prohibition, die 1920 in Kraft trat, verbot den Verkauf und Genuss von Alkohol in den Vereinigten Staaten. Mit dieser rigiden Gesetzgebung wollte man die Moral sowie das ethische und intellektuelle Empfinden der Bürger stärken. Die Macher dieser Gesetze sollten sich jedoch gewaltig irren. Mit dem Erlass des sogenannten Full State Acts explodierte die Kriminalität im Amerika der 20er Jahre. Illegale Bars, sogenannte Flüsterkneipen, Schwarzbrennereien und Prostitution schufen einen boomenden Schwarzmarkt mit gewaltigen Profiten. Niemand in Amerika gab das Trinken auf. Die Flüsterkneipen wurden zu den beliebtesten Treffpunkten. Eine Frau, die mit einer der berühmtesten Untergrundkneipen ein Vermögen machte, war Texas Ginnen. Sie begrüßte ihre Kunden mit den derben Worten "Hello, Suckers". Auch auf den Straßen war der Umgangston rau und hart. Es ging um viel. New York war das Territorium von Banden. Ein offenes Schlachtfeld, auf dem Lex Diamond und Dutch Schultz um die Vormachtstellung kämpften. Lex Diamond hatte sich seinen Spitznamen verdient, weil er ein kleiner, flinker Gauner war. Noch bezeichnender war jedoch sein zweiter Spitzname, Tontaube. Polizisten und Gangsterkollegen waren gleichermaßen beeindruckt von seiner scheinbaren Unzerstörbarkeit. In einem Witz, der in der Unterwelt kursierte, hieß es, dass Lex so viel Blei in den Beinen hätte, dass es bei jedem seiner Schritte klingelt. Die Kugel, die mich töten kann, ist noch nicht gegossen, prahlte Lex. ...1896 unter dem bürgerlichen Namen John Thomas Diamond geboren, wuchs er in Philadelphia auf. Im Ersten Weltkrieg musste er zum Militär. Er desertierte, wurde verhaftet und landete im Gefängnis. In der Strafanstalt von Leavenworth kam Lex zum ersten Mal mit dem kriminellen Untergrund in Berührung. Nach der Entlassung aus der Haft begann er für Little Augie Organ zu arbeiten. Dieser war ein Protégé des großen Gangsters Louis Lepke, Buchhalter. Lex lernte schnell, wie man sich in der Hierarchie der Unterwelt zu bewegen hatte und arbeitete sich geschickt zur Spitze vor. 1927 gehörte er zu den mächtigen Figuren der New Yorker Unterwelt. Dutch Schultz, der Holländer, war einer seiner größten Widersacher. Schultz, 1902 in der Bronx geboren, war mit der finsteren Bergen Avenue Gang groß geworden. Seinen bürgerlichen Namen Arthur Flegenheimer tauschte er gegen den eines legendären Gangsters aus dem 19. Jahrhundert, Dutch Schultz. Mit dem Aufkommen der Prohibition eröffnete Schultz einige Flüsterkneipen und verdiente am Transport von kanadischem Schwarzgebrannten. Er achtete auf jeden Pfennig. Du kannst seine Mädchen beleidigen, du kannst ihm ins Gesicht spucken, du kannst mit ihm raufen und er lacht. Aber wehe, du stiehlst ihm einen Dollar, dann bist du tot, erklärte einer seiner alten Freunde. Während der 20er Jahre waren die Straßen von New York das Schlachtfeld, auf dem Schultz und Lex ihre Kämpfe austrugen. Die häufigen, blutigen Zusammenstöße rivalisierender Banden waren immer wieder Thema der Nachrichtenmagazine und von Spielfilmen. 1920 kam die Prohibition. Ein Land, das sich gerade vom Krieg erholte, stürzte ins nächste Delirium. Überall schossen Schwarzbrennereien aus dem Boden. Die Nation dachte nicht mehr an Waffen, sondern nur noch an Flaschen. Wie lässt sich das Gesetz am besten umgehen? Studenten, Schüler, selbst brave Töchter, alle vergnügten sich. Das Jazz-Zeitalter war geboren. Die Nachtclubs waren überfüllt mit Vergnügungssüchtigen und Verrückten, die Spaß wollten. Das Geld floss in Strömen in die Taschen der Unterwelt, Geld, an dem Blut klebte. 1929 war der Krieg zwischen Schulz und Diamond beiden zu viel geworden. Man einigte sich auf ein Treffen in einer Luxussuite des New Yorker Harding Hotels, um die Dinge am Tisch zu klären. Während der angespannten Verhandlungen überließ Diamond dem Holländer die Schwarzbrennerei in der Stadt, die dieser von Lex gestohlen hatte. Dafür verlangte er eine $500,000. Schulz war einverstanden und zahlte auf der Stelle. Minuten später jedoch geriet Schulz unten auf der Straße in einen Hinterhalt. Wie durch ein Wunder konnte er den Kugeln entkommen. Joey Noe, seine rechte Hand, wurde jedoch schwer verletzt. Der Krieg zwischen Schulz und Lex flammte von neuem auf. Während sich Schulz weiter auf seine Schwarzhandelsgeschäfte in New York City konzentrierte, versuchte sich der ehrgeizige Lex Diamond auch in Upstate New York zu etablieren. Das sollte sein Ende sein. Jack Lex Diamond, der glorifizierte Gangsterheld der späten 20er, 17 Mal verhaftet, 17 Mal freigesprochen. Alle möglichen Verbrechen verdächtigt, führte er ein Leben in Saus und Braus. Er wurde zur Zielscheibe einer aufgebrachten Öffentlichkeit und rivalisierender Gangster. Das Ende seiner Ära war in Sicht, als er in Untersuchungshaft genommen wurde. Ironischerweise war es jedoch nicht die Polizei, die seine Karriere beenden sollte. Nach seiner Entlassung wurde er in Albany, New York, erschossen. Rivalisierende Gangster haben ihn in dieser Pension getötet. Zu seinen Lebzeiten ein Feind der Öffentlichkeit, führte sein Tod zu einer Welle von Reformen, die dem Bandenwesen ein Ende bereiten sollte. Das war Lex Diamond. Obwohl man seine Killer nie dingfest machen konnte, verdächtigte man Dutch Schulz, den Mordanschlag in Auftrag gegeben zu haben. New York stand jetzt unter seiner alleinigen Kontrolle. 1935 jedoch wurde der Staatsanwalt Thomas E. Dewey beauftragt, den New Yorker Verbrechenssumpf trocken zu legen. There are few businesses today which do not somehow pay their tribute to racketeers. Dewey richtete unmissverständliche und deutliche Worte an Schulz und die anderen Ganoven aus der Unterwelt. Die Einschüchterung der Bürger durch Angst und Schrecken hat ein Ende. Das Verbrechen wird scheitern, denn die Öffentlichkeit wird sich endlich wieder auf ihre Stärken besinnen, aufstehen und kämpfen. Zu Beginn seines Feldzuges gegen das Verbrechen wollte Dewey die Besitztümer des Holländers beschlagnahmen lassen. Als Schulz von Deweys Plänen erfuhr, versprach er, den Staatsanwalt zu töten. Daraufhin verurteilte das neu gegründete National Crime Syndicate seinerseits Schulz zum Tod. Am 23. Oktober 1935 wurden Dutch Schulz und drei seiner Bodyguards im Palace Chop House in Newark, New Jersey, von den Gangstern Charles the Buck Workman und Mandy Weiss brutal niedergeschossen. Schwer verletzt und von mehreren Kugeln getroffen, lieferte man Schulz ins Newark City Hospital ein. Hier fiel er ins Koma. Trotz aller Anstrengungen der Ärzte, sein Leben zu retten, entschlief der größte aller Schwarzbrennerkönige friedlich in seinem Krankenbett. Im Sommer 1930 machte Pretty Boy Floyd Schlagzeilen. In tiefster Armut hineingeboren, schuftete Charles Arthur Floyd auf den Feldern seines Vaters im amerikanischen Dust Bowl, eine trostlose Gegend, unter anderem bekannt durch John Steinbecks Die Früchte des Zorns. Floyds Frustration und Verbitterung über die brotlose Knochenarbeit auf dem Land entlud sich in ersten Bank- und Kassenüberfällen. Während der Zeit, die er für diese Verbrechen im Missouri State Gefängnis absaß, verdiente er sich den Spitznamen, der seine beispiellose kriminelle Karriere mythologisierte. In den späten 20er Jahren besuchte Floyd ein Bordell in Kansas City, um hier einen dubiosen Freund zu treffen. Als Ann Chambers ihn bei dieser Gelegenheit sah, sagte sie, dich will ich haben, Pretty Boy. Zu Beginn der 30er Jahre war Pretty Boy Floyd das Synonym für einen Volkshelden, ein amerikanischer Robin Hood. Floyd hatte nie seine Herkunft vergessen. Deswegen vernichtete er bei seinen Banküberfällen immer alle Schuldscheine, die er fand, in der Hoffnung, dass noch keine Kopien existierten. Pretty Boy überfiel so viele Banken und Geldverleiher, dass die Versicherungsprämien in astronomische Höhen schossen. Der Gouverneur von Oklahoma sah sich gezwungen, ein Kopfgeld von $6,000 auszusetzen. Ein Magazin für Privatdetektive bot weitere $4,000 für Floyds Ergreifung. tot oder lebendig. Trotz aller Unterstützung in der Öffentlichkeit, die der Robin Hood mit dem Maschinengewehr hatte, kam Floyd am 17. Juni 1933 ins Straucheln. An diesem Tag wurden 5 Männer, darunter ein hochrangiger FBI-Agent, im Bahnhof von Kansas City von einer Gang mit Maschinengewehren niedergemetzelt. Als Anführer der Bande wurde Pretty Boy Floyd identifiziert. Obwohl Floyd behauptete, zu dieser Zeit nicht in Kansas City gewesen zu sein, schlug die Stimmung in der Öffentlichkeit um. Jetzt war es für die FBI-Agenten unter Führung von Melvin Purvis leichter, dem illustren Bankräuber auf die Spur zu kommen. Am 22. Oktober 1934 schließlich gelang es Purvis, den Gesuchten auf einem Feld in Ohio zu stellen. Die Nachrichtenbilder zeigen, wie die Regierungsbeamten ihre Trophäe anschließend inspizierten. Obwohl Pretty Boy Floyd als Mörder und Dieb in die Geschichte einging, war er für viele Menschen weit mehr. Er war zur Zeit der großen Depression der Robin Hood der Armen. Machine Gun Kelly. 1897 geboren und in den von Armut geprägten Hügeln von Tennessee aufgewachsen, stieg George Kelly in den 20er Jahren zum König der Schwarzhändler in Memphis auf. Obwohl er immer herumprahlte, kein Bulle wird mich lebendig kriegen, war Kelly ein harmloser Kerl, bis er Catherine Shannon traf. Catherine heiratete den stämmigen Kelly 1927 und schenkte ihm ein Maschinengewehr, das zu seinem Markenzeichen werden sollte. Seine Frau übernahm mit militärischem Drill auch seine Ausbildung an dieser Waffe. Dann drängte Catherine ihren Mann dazu, seine neu erworbenen Fähigkeiten einzusetzen. Sie verstand es, Kellys Heldentaten ins rechte Licht zu rücken. Selbst leer geschossene Magazine seines Maschinengewehrs verschenkte sie als Souvenir. So verdiente sich Machine Gun Kelly den Ruf eines rücksichtslosen Schwarzhändlers und Bankräubers, der jeden, der sich ihm in den Weg stellte, umnieten würde. Eigentlich mochte Kelly keine Gewehre, aber mehr und mehr glaubte er an das Image, das seine Frau für ihn geschaffen hatte. In den frühen 30er Jahren hatten sie ein paar Bankfilialen in Kleinstädten ausgeraubt. Dann jedoch realisierte Catherine, dass das große Geld mit Kidnapping zu machen ist. Sie überredete ihren Mann dazu, den Ölmillionär Charles Urschel aus Oklahoma City zu entführen. Nachdem sie $250.000 Lösegeld erpresst hatten, setzten sie Urschel wieder auf freien Fuß und überlegten, was sie mit ihrem neu gewonnenen Glück anfangen sollten. Aber bevor sie ihr Geld unter die Leute bringen konnten, hatte das FBI das Hotel in Memphis umstellt, in dem sich die beiden versteckt hielten. Memphis, Tennessee, 1933. Agenten des FBI nehmen Machine Gun Kelly fest. Zusammen mit Kelly wird seine Frau Catherine verhaftet. Beide werden in Oklahoma City vor Gericht gestellt. Kelly wird wegen Mordes in 3 Städten gesucht. Er steht ganz oben auf der Liste der Feinde der Öffentlichkeit. Außerdem wird er verdächtigt, Anführer der Bande zu sein, die den Ölmillionär Charles Urschel entführt und ein Lösegeld von $250.000 erpresst hat. 7 weitere Angeklagte sitzen mit ihm auf der Bank. Im Gericht von Oklahoma City, Mutter und Stiefvater von Kellys Frau sowie 5 weitere Angeklagte. Das ist Charles Urschel, Opfer der Kidnapper. Hier im Gericht sieht er seine Peiniger wieder. Kelly und die anderen erwarten das Urteil des Bundesrichters Falk. Zum ersten Mal in der Geschichte der Rechtsprechung sind Rekorder und Filmkameras im Gericht erlaubt. Falk verließ das Urteil. Die Angeklagten werden für schuldig befunden und zu lebenslanger Haft verurteilt. Machine Gun Kelly wurde auf die Gefängnisinsel Alcatraz verbannt, wo er 1954 hinter Gittern starb. Catherine wurde 1958 aus der Haft entlassen und begann ein neues Leben als gesetzestreue Bürgerin. Machine Gun Kelly, Pretty Boy Floyd, Dutch Schultz und Lex Diamond, sie alle sind den Amerikanern bis heute im Gedächtnis geblieben. Aber sie waren nur einige Figuren aus der faszinierenden Galerie der Ganoven, die das Amerika der 20er und 30er Jahre in Atem hielten. Am 16. Januar 1920, punkt 0 Uhr Mitternacht, trat der Full State Act in Kraft. Bars, Saloons und Kneipen wurden geschlossen. Am nächsten Morgen feierte Al Capone seinen 21. Geburtstag. Zwei Ereignisse, die zusammenfielen. Der Beginn der Prohibition und die Volljährigkeit eines außergewöhnlichen Schwarzhändlers und Gangsters, der mehr als alle anderen die Schlagzeilen der 20er Jahre bestimmen sollte. Je weiter die 20er Jahre fortschritten, desto höher stieg der Stern dieser Unterweltgröße. Während der 13 wüsten Jahre der Prohibition herrschte er über Chicago. Es waren Jahre, in denen Al Capone zum Gott des Verbrechens wurde und der erste Gangster, dessen Konterfei die Titelseite des Time Magazine schmückte. Diebstahl, Glücksspiel, Bandenkämpfe, Einbruch, Erpressung und Mordversuch, das waren die Aktivitäten, die die Jugend von Alphonse Capone ausfüllten, der 1899 in Brooklyn, New York, geboren wurde. Er war das vierte Kind von Gabriel und Teresa Capone, italienische Immigranten, die 1893 von Neapel nach Amerika gekommen waren. Obwohl Capone 8 Brüder und Schwestern hatte, trennte er sich schnell von der Familie und tauchte in den Straßen New Yorks unter. Zweifelsohne war Capone durch seine Statur für ein Leben als Verbrecher begünstigt. Schon als Kind wusste er, seinen kräftigen Körper zur Einschüchterung anderer einzusetzen. Seine große Nase, seine dicken Lippen und seine gewaltigen Hände, die zu unkalkulierbaren Waffen werden konnten. Am Anfang seiner kriminellen Karriere verdingte sich Capone als Rausschmeißer im berüchtigten Harvard Inn, einem der verrufensten Bordelle in Brooklyn. An einem Abend machte Capone eine unflätige Bemerkung gegenüber einer weiblichen Kundin, die an der Bar stand. Der Bruder dieser Frau war die Unterweltgröße Franco Goluccio. Als er hörte, was Capone zu seiner Schwester gesagt hatte, zog er ein Messer und verpasste Capone 3 tiefe Schnitte im Gesicht, die unauslöschbare Narben hinterließen. Sie verschafften Capone seinen Spitznamen Scarface. Sein Leben lang versuchte er, die Narben, die zu seinem Markenzeichen werden sollten, unter Schminke und Puder zu verbergen. Während Capones Aussehen dem eines einfachen Straßengangsters glich, war es sein brillanter Verstand, der ihn zu einer Größe werden ließ, mit der man in der Unterwelt rechnen musste. Noch als Teenager in Brooklyn schloss sich Capone der mächtigen Five Points Gang an, die er bald im Kampf gegen die Gewerkschaften zur Erpressung von Schmiergeldern anführte. Der Boss der Five Points Gang war Johnny Papatorio, der zum kriminellen Mentor des jungen Capone werden sollte, obwohl beide grundsätzlich verschiedene Persönlichkeiten waren. Scarface war ein heißblütiger, ungezügelter Jugendlicher, der das Licht der Öffentlichkeit suchte. Reportern erzählte er einmal, dass seine Narben von einem Gefecht mit dem berühmten Lost Battalion in Frankreich stammten. Johnny Torrio hingegen war ein ruhiger, zurückgezogener und publicity-scheuer Mensch. Während Capone in seiner Jugend regelmäßig verhaftet und verurteilt wurde, gelang es Torrio erfolgreich, den Behörden aus dem Weg zu gehen. Er war einer der wenigen Gangsterbosse in New York, die nie mit der Polizei in Berührung kamen. Der legendäre Gangster Big Jim Colosimo, Johnny Torrios Onkel, beauftragte seinen Neffen 1919 in Chicago einen Bordellring aufzuziehen. Torrio ließ nach seinem Protégé Capone schicken. Und Scarface machte sich auf in die Stadt, deren Herrscher er bald werden sollte. Capone kam mit der Familienbibel unter dem Arm nach Chicago. Für $75 die Woche begann er seine Arbeit in Colosimos Reich der Unterwelt. Vom Rausschmeißer arbeitete er sich zum Türsteher und zum bewaffneten Bodyguard hoch. Seine Erfahrungen von der Straße, seine animalischen Instinkte und seine kriminellen Energien kamen voll zum Tragen. Seine ästhetische Bildung und sein Benehmen waren jedoch gleich null. Colosimo lehrte Capone, sich in der eitlen, narzisstischen und extravaganten Welt der Gangsterkönige zu bewegen. Vor allem lehrte er ihn, die Oper zu schätzen. Capone war jedoch ein Führer, kein Gefolgsmann. Intuitiv spürte er, dass er seine eigene Identität und Unabhängigkeit durchsetzen musste. Gleich nach seiner Ankunft in Chicago eröffnete er einen Secondhand-Möbelladen, der die Bordelle von Big Jim Colosimo mit dem nötigen Mobiliar versorgte. Musik. Als 1920 die Prohibition in Kraft trat, erkannte Capone seine große Chance. Er und Torrio erdachten geniale Möglichkeiten, das lukrative Potenzial des illegalen Alkoholhandels abzuschöpfen. Als sie Big Jim Colosimo ihre Pläne unterbreiteten, wollte der davon nichts wissen. Das Geschäft mit der Prostitution lief glatt und ungestört. Und Colosimo sah keinen Anlass, unnötige Energien in diesen neuen, problematischen Schwarzmarkt zu investieren. Torrio und Capone entschieden, selber tätig zu werden. Am 11. Mai 1920, die Prohibition war gerade 4 Monate in Kraft, rief Johnny Torrio seinen Onkel Big Jim an und bat ihn, zur Unterzeichnung einer speziellen Alkohollieferung in einen Nachtclub zu kommen. Als Colosimo vor dem Club eintraf, hatte sich Capone in einer Telefonzelle versteckt. Er feuerte 2 tödliche Schüsse auf Big Jim ab. Unmittelbar nach dem Mord riss Capone eine Tasche vom seidenen Anzug des Sterbenden, damit es so aussehe, als hätte ein einfacher Straßenräuber den Anschlag verübt. Dieser hinterhältige, aber konsequente Schachzug etablierte Capones Reputation in der Chicagoer Unterwelt. Und es sollte typisch werden für seine Art und Weise der Abrechnung. Am Tag nach dem Mord an Colosimo wurden Capone und Torrio verhaftet. Da sich jedoch keine Zeugen fanden, musste die Polizei sie wieder auf freien Fuß setzen. Nach Big Jims $20.000 Begräbnis übernahmen Torrio und Capone in aller Ruhe die Regentschaft über Colosimos kriminelles Reich in Chicagos South Side. Papa Torrio wurde zum Kopf des Unternehmens, sein Protégé Scarface zur ausführenden Faust. Schwarzhandel und Schmuggel liefen wie geschmiert und das Team machte sich daran, die ganze Stadt zu erobern. Jeder nennt mich einen Gangster, sagte Capone. Ich selbst nenne mich einen Geschäftsmann. Wenn ich Schnaps verkaufe, ist es Schwarzhandel. Wenn meine Gönner ihn am Lakeshore Drive servieren, ist es Gastfreundschaft. Neben aller Extravaganz und Eleganz zur Zeit der Prohibition waren die horrenden Gewinne, die mit Schwarzhandel und Flüsterkneipen zu erzielen waren, der Grund für eine Atmosphäre der zunehmenden Gewalt und Rechtlosigkeit in Chicago. Aber genau diese Gewalt verhalf Al Capone dazu, bald der mächtigste Gangster der Stadt zu sein. Er und Torrio weiteten ihre Geschäfte laufend aus. Zuletzt fassten sie die lukrative Northside Chicagos ins Auge, die der legendäre Diane O'Banion mit seinen Schwarzbrennereien und Brauereien kontrollierte. Auf den Straßen Chicagos drohte ein totaler Krieg auszubrechen. O'Banion war durch und durch Ire, der die Italiener Torrio und Capone aus tiefster Seele verachtete. Sein Image in der Öffentlichkeit war natürlich nicht das Beste, aber er war ein regelmäßiger Kirchgänger und sein Motto war, mein Geld geht zu denen, die es brauchen. Getreu dieser Devise spendete er jede Woche Essen, Kleider und Möbel für die Armen und Altersschwachen, die in der Northside Chicagos lebten. O'Banion, der nach außen hin wie ein Wohltäter schien, trug immer 3 Pistolen mit sich, die er in speziell genähten Taschen seiner Hosen versteckte. Er wusste, seine kriminellen Ambitionen durchzusetzen. 1924 hackte er einen teuflischen Plan aus, um die Spaghetti-Zangen zu leimen. Er bot Johnny Torrio für $500.000 eine seiner Brauereien in der Northside an. Würde der Trottel von der Southside nach dem Köder schnappen? Torrio tat es. Einige Tage, nachdem die Transaktion abgeschlossen war, schlug die Polizei zu. Die Polizisten waren von O'Banion geschmiert. Die Brauerei wurde geschlossen, Torrio verhaftet. Als Capone die wahren Hintergründe erfuhr, überlegte er nicht lange. 3 von ihm angeheuerte Killer spazierten am 8. November 1924 in O'Banions Blumenladen und feuerten ihre Magazine leer. Tödlich getroffen stürzte O'Banion zwischen seine Eimer voller Blumen. O'Banions Sarg war mit Blumenbouquets im Wert von mehreren $100 geschmückt. Sein Freund und Verbündeter Jaime Weiss soll an O'Banions Grab wie eine Frau geflennt haben. Und er schwor, Torrio und Capone zu finden und sie zu töten. 2 Monate später, nach mehreren erfolglosen Anschlägen auf Capone und Torrio, hatte Weiss immerhin erreicht, dass Torrio die Stadt verließ. Er zog es vor, einen ruhigen Lebensabend in Italien zu verbringen. Jetzt war Al Capone am Zug. Mit 25 Jahren war er der unumstrittene Herrscher von Chicagos Southside. In der Oper hatte er eine eigene Loge für sich und seine Bodyguards. Das luxuriöse Lexington Hotel machte er zu seinem Wohnsitz. Hier hängte er ein Porträt seines Helden George Washington auf. In Palm Island, Florida, erwarb er einen Feriensitz. Capone war nach wie vor an der lukrativen Northside interessiert und er hatte schon einen Plan, um O'Banions Nachfolger Jaime Weiss auszuschalten. Aber Weiss schlug zuerst zu. Am 20. September 1926, Capone trank gerade einen Kaffee im Hawthorne Hotel, erschien Weiss mit seinem Chefkiller Bugs Moran, bekannt unter dem Namen Shootin' Fool, in Begleitung von 8 Autos, vollgestopft mit Maschinengewehren und Killern. Das Hotel wurde regelrecht von Kugeln durchsiebt. Kein Fenster blieb ganz. Aber wie durch ein Wunder wurde niemand getötet. Auch Capone entkam unverletzt und bat Weiss öffentlich um einen Waffenstillstand. In Wirklichkeit jedoch hatte Scarface andere Pläne mit Weiss und seiner Gang. Diese Bastarde sind tot, schrie er seine Lakaien an. Sie sind alle tot, hört ihr mich? Tot, tot, tot. Capone inspizierte seine 400 Mann starke Truppe und wählte die 4 besten Schützen aus. Frank Diamond, Frank Nitti, John Scalise und Albert Anselmi. Heimlich schickte er sie in die Northside. Unbemerkt mieteten sie sich hier ein Apartment direkt gegenüber dem Hauptquartier von Jaime Weiss. Mit Maschinengewehren warteten sie hinter den Fenstern, bis der Gangsterkönig persönlich auftauchen würde. Endlich am 11. Oktober 1926 war es soweit. Weiss stieg, geschützt von 3 seiner Bodyguards, aus seinem Wagen. Capones Killer konnten nicht länger warten. Maschinengewehrsalven knallten durch die Nacht. Wenige Augenblicke später stand der Name Jaime Weiss auf der langen Liste der unseligen Opfer von Al Capone. Den Anschlag erklärte Capone später so: 40 Mal habe ich versucht, die Sachen friedlich, zum Wohle aller, zu regeln. Aber Jaime Weiss hörte einfach nicht zu. Weiss war aus dem Weg geräumt. Capone kontrollierte jetzt die gesamte Stadt. Aber nicht nur Gangster, sondern auch Politiker und Polizisten standen auf seinen Gehaltskonten. Den früheren Bürgermeister von Chicago, Joseph Klenner, hatte Capone einmal die Stufen vor dem Rathaus hinuntergestoßen. Es blieb ohne Folgen für ihn. Aber Capone wollte die Politiker nicht nur unter Druck setzen können, er wollte sie ganz und gar besitzen. Zu diesem Zweck freundete er sich mit dem republikanischen Politiker Big Bill Thompson an und kontrollierte mit seinem Apparat die nächsten Bürgermeisterwahlen, um so sicherzustellen, dass Big Bill die Wahl gewinnt. 1927. Capone hatte den Höhepunkt seiner kriminellen Laufbahn erreicht. Sein Syndikat kontrollierte den Schwarzhandel, die Prostitution und das Glücksspiel. Die Geschäfte liefen besser denn je. Big Bill saß auf dem Stuhl des Bürgermeisters. Capones Profite beliefen sich allein für das letzte Jahr auf 105 Millionen Dollar. Gegen Ende der 20er Jahre dachte Capone daran, seine Aktivitäten auszuweiten. Allein in Chicago kontrollierte er etwa 10.000 Flüsterkneipen, dazu den gesamten Alkoholschwarzhandel von Florida bis Kanada. Je größer die Profite wurden, desto größer wurden auch die Versuchungen und das Risiko. Scarface zog sich in sein schwer bewachtes Hauptquartier zurück, das eine gesamte Etage des Hawthorne Hotels einnahm. Eine gepanzerte Limousine, eine Sonderanfertigung für 12.500 Dollar, sollte ihn auf der Straße schützen. Ein schwer bewaffneter Wagen fuhr immer voraus, ein anderer hinterher. Capone gilt als die Verkörperung des bösen Gangsters schlechthin. Vielleicht auch, weil er sich ständig gegen rivalisierende Banden wie die Aiellos, die Jannas und die O'Banions behaupten musste. Nach dem Tod O'Banions hatte Bugs Moran die Gang übernommen, mit der er nach wie vor den wohlhabendsten Teil Chicagos, die Eastside, kontrollierte. Capone hatte genug von Bugs Moran und befahl einem seiner Killer, Machine Gun Jack McGurm, die Sache zu bereinigen. Zu Beginn des Jahres 1929, als Capone sich in Florida aufhielt, führte McGurn seinen Plan durch, der als das St. Valentine's Day-Massaker in die Geschichte einging. 4 seiner Männer, 2 davon in Polizeiuniform, schickte er in eine Lagerhalle an der North Clark Street, wo eine Bierverteilerstelle war. 7 von Morans Männern arbeiteten hier. Um 10.30 Uhr betraten die falschen Polizisten das Gebäude. Alles sah nach einer Routinekontrolle aus. Sie stellten ihre Opfer an der Wand auf und mähten sie mit Maschinengewehren nieder. Danach spazierten sie seelenruhig nach draußen und fuhren in ihrem Cadillac davon. 6 Männer waren sofort tot. Der 7. war noch 3 Stunden bei Bewusstsein, aber er verweigerte jede Aussage. Selbst für hartgesottene Polizisten war das grauenhafte Bild, das sich ihnen hier bot, zu viel. Einer gab später zu Protokoll, es sah aus, als wären 7 Männer in ihrem eigenen Blut ertrunken. Killer Burke ist der einzige, von dem man sicher weiß, dass er bei diesem Anschlag dabei war. Der Kopf hinter der ganzen Sache jedoch war Machine Gun Jack McGurn. In echter Gangstermanier wurde McGurn selbst am 7. Jahrestag des Massakers Opfer eines Hinterhalts. Weitere Morde sollten folgen. Einer der aufsehenerregendsten war der an Alfred Jake Lingle. Der alte Polizeireporter des Chicago Tribune wurde auf dem Weg zu einem Pferderennen erschossen. Zu Anfang glaubte man, dass Lingle zu viele Geheimnisse des Gangstermilieus in seiner Kolumne aufgedeckt hatte. Weitere Ermittlungen ergaben jedoch, dass auch Lingle auf Capones Gehaltsliste stand und in illegales Glücksspiel verstrickt war. Einen der vielleicht brutalsten Morde hat Capone selbst ausgeführt. Zwei trottelige Verräter lud er zu einem ausgiebigen Dinner ein. Nach dem Essen wurde der Raum verschlossen und die beiden wurden von ihrem Chef persönlich mit einem Baseballschläger zu Tode geprügelt. Über die Jahre gab es unter Capones getreuen Gefolgsleuten kaum Todesfälle. Abgesehen von der Schießerei, die sich als rücksichtsloser Bruder Frank Capone im Jahr 1924 mit der Polizei lieferte. Nach dem Überfall vom St. Valentine's Day hatte sich Bugs Moran aus der Stadt zurückgezogen. Capones Macht und Einfluss im Verbrechermilieu hatten ihren absoluten Zenit erreicht. Aber die Brutalität des Valentine's Day-Massakers zusammen mit dem Börsencrash hatten die Stimmung gegenüber dem volksheldenähnlichen Scarface in der Öffentlichkeit umschlagen lassen. Reformer und Evangelisten wie der aus Chicago stammende Billy Sunday predigten den Amerikanern die Rückkehr zu Würde und Anstand. Amerika braucht die Welle der alten Religionen. Amerika muss in das Badehaus Gottes und mit dem Schlauch abgespritzt werden. Und die Zeit wird kommen, in der die Räder der Gerechtigkeit über diese gotthassende Welt fegen werden. Und ich will, dass jeder von euch hier in mein Bitten einstimmt, dass keiner von euch ruhen wird, bis diese gotthassende, christushassende, whiskygetränkte, den Sabbat missachtende, blasphemische, unselige Schwarzhändlerwelt mit den goldenen Ketten der Liebe am Kreuz Jesu Christi gebunden ist. Ein weiterer Aufschrei ging durch die Öffentlichkeit, als dieser erfuhr, dass Capone auf seinem Weg nach oben 227 Rivalen zur Strecke gebracht hatte. Jetzt war klar, Scarface musste gestoppt werden. Die Beamten wussten, dass ein Angriff auf den lukrativen Schwarzhandel die einzige Möglichkeit war, Capone wirklich zu treffen. Der New Yorker Kongressabgeordnete Fiorello LaGuardia meinte lakonisch, dass 250.000 Polizisten notwendig sind, um die Prohibition durchzusetzen und 200.000 weitere Polizisten, um die anderen Polizisten zu kontrollieren. 1929 jedoch unterbreitete der junge Prohibitionsagent Elliot Ness dem Staatsanwalt George Johnson einen ausgeklügelten Plan, mit dem Capones gigantisches Imperium ein für allemal zerschlagen werden sollte. Ness glaubte mit einer kleinen, handverlesenen und verschworenen Truppe von Agenten, die unter direkter Aufsicht der Staatsanwaltschaft stehen, den tödlichen Schlag gegen Scarface führen zu können. Nachdem Ness für sein ungewöhnliches Projekt grünes Licht bekommen hatte, verbrachte er mehr als einen Monat mit der genauen Überprüfung der infrage kommenden Agenten. Am Ende legte er eine Liste von 9 Namen vor. Sie wurden die Untouchables genannt, Männer, die absolut unbestechlich waren. Die Strategie der Untouchables zielte darauf hin, Capones Einnahmen so weit zu schmälern, dass er es sich nicht länger leisten konnte, Polizisten, Richter und Staatsbeamte zu schmieren. Mit der Zerschlagung von Brauereien, der Konfiszierung von LKW und der Verurteilung von Capones Top-Leuten erreichten Elliot Ness und seine Leute eine systematische Auflösung des Schwarzmarktimperiums. Capone war entscheidend geschwächt. Jemand hat die Bohnen verschüttet und jetzt kommen die Prohibitionsagenten und verschütten das Bier. Tausende Liter gehen dahin. Kein Zweifel, die Razzia ist ein durchschlagender Erfolg. Sie wollen duschen? Wie wäre es unter dieser Brause? Bevor die Türen und Fässer hier eingeschlagen wurden, lieferte diese Brauerei täglich Bier im Wert von $5,000. Bei 25 Cent pro Glas machte das 25.000 Gläser pro Tag. Diese Tage jedoch sind für immer vorbei. Die schäumende Brühe fließt in den Chicago River, wo die Fische ihren Rausch umsonst kriegen. Es heißt, dass selbst die Agenten von dieser Arbeit sehr durstig werden. Deswegen machen sie ab und zu eine Pause und trinken ein Glas Wasser, natürlich. Aber sie nehmen es mit einem Lächeln. Ende 1929 gelang es, den Agenten Capones Finanzbücher zu beschlagnahmen. Als ihm wegen Einkommenssteuerhinterziehung der Prozess gemacht wurde, stellte sich heraus, dass er in den 20er Jahren eine unglaubliche Summe von über 50 Millionen Dollar ergaunert hatte, ohne einen Pfennig Steuern zu zahlen. 1931 wurde Capone für schuldig befunden und zu 11 Jahren Haft in Leavenworth verurteilt. 8 Jahre davon verbrachte er in Alcatraz. Aufregung im Staatsgefängnis. Endlich ist es soweit. Und hier ist der Beweis. Alphonse Capone, alias Al Brown, alias The Big Shot, hat seinen Bezwinger gefunden. Auf seinem Weg zur Dearborn Station wird er von einer Eskorte begleitet, die einem Sultan alle Ehre erweisen würde. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der übelste Gangster dieser Welt nur noch eine böse Erinnerung sein wird. Aber wenn er sich hier in Atlanta gut führt, dann wird er in nur 7,5 Jahren wieder draußen sein. Bis zum Jahr 1940 jedoch wird Mr. Capone die Nummer 40886 sein. Sie nehmen ihn mit auf eine Reise, die für ihn eine Veränderung bringen wird. Das soll euch allen eine Lektion sein. Zahlt immer brav eure Einkommensteuer. Capones Leben in Saus und Braus hatte ein Ende gefunden. Aber sein Ruf als König der Unterwelt lebte weiter. Schon Jahre zuvor hatte sich Scarface vermutlich bei einer von Colosimos Prostituierten mit Syphilis angesteckt. Unerbittlich zeichnete die Krankheit jetzt seinen Körper. Das Gehirn, das hinter der mächtigsten kriminellen Organisation in der gesamten Geschichte Amerikas gestanden hatte, zerfiel nach und nach. Wegen seiner schweren Krankheit wurde Capone 1939 vorzeitig aus der Haft entlassen und verbrachte den Rest seines Lebens friedlich auf seinem Landsitz in Palm Island, Florida. Hier starb er am 25. Januar 1947 im Alter von 48 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. Nachdem der Fall Capone abgeschlossen war, widmete sich Elliot Ness der Säuberung der berüchtigten Moonshine Mountains in Tennessee, Kentucky und Ohio. Seine Geschichte wurde in den 50er Jahren Stoff für eine bekannte Fernsehserie mit Robert Stack in der Hauptrolle. 1980 folgte ein Kinofilm mit Kevin Costner. Auch über Capone wurden zahlreiche Filme gedreht. Schon zu seinen Lebzeiten war er das Vorbild für Paul Mooneys Film Scarface. Und den Film mit Edward G. Robinson, Little Caesar. Zahlreiche weitere Verfilmungen folgten, wie 1959 Al Capone mit Rod Steiger, 1967 The Valentine's Day Massacre mit Jason Roberts und 1975 der Film Capone mit Ben Gazzara. Die Legende Al Capone ist auf der ganzen Welt bis heute lebendig geblieben. Tausende Besucher jährlich zählt das Museum über die Ära Al Capones in Chicago. Und das Leben von Scarface ist selbst an amerikanischen Schulen Thema der neueren Gegenwartsgeschichte. Al Capone, der berüchtigste Gangster Amerikas, ist bis heute Symbolfigur für die Epoche der Prohibition, in der zahlreiche Kriminelle die Straßen der Städte unsicher gemacht haben. Die Obrigkeit nannte sie Feinde des Volkes. Bonnie Parker und Clyde Barrow. In den 30er Jahren zählten sie zu den meistgesuchten Verbrechern Amerikas. Gemeinsam überzogen sie die Kleinstädte auf dem Land mit einer Welle von Mord, Raub und Gewalt. Dem blutigen Treiben der Banden in den Großstädten standen sie in nichts nach. Ironischerweise wurden sie für viele Amerikaner zu Volkshelden. Ihre Geschichten wurden von Zeitungs- und Radioreportern glorifiziert. Die Tatsache, dass Bonnie und Clyde Bankräuber waren, machte sie in den Augen der vielen Menschen beliebt, die in der Zeit der Depression unter dem Knebel der Banken zu leiden hatten. Die Schilderungen von Überfällen, Schießereien und wilden Verfolgungsjagden, die täglich durch die Presse gingen, waren für die jungen Leser spannend wie Comicgeschichten. Die öffentliche Meinung wandte sich jedoch gegen die beiden, als die Zahl der Opfer ständig stieg und das Leid Unschuldiger und Unbeteiligter bekannt wurde. Bonnie Parker wurde 1910 in Plano, Texas, geboren. Clyde Barrow als eines von 8 Kindern am 24. März 1909 in Talese, Texas. Schon als Jugendlicher landete Clyde wegen Diebstahls immer wieder im Gefängnis. Als er mit 19 Jahren die Serviererin Bonnie Parker, die Ehefrau eines Ex-Mithäftlings, traf, begannen die beiden ihre kriminelle Karriere im Südwesten der Vereinigten Staaten. Nach einem Bankraub in Texas warteten Bonnie und Clyde auf ein Mitglied ihrer Bande und vertrieben sich die Zeit mit Trinken und Zielschießen. Eine Polizeistreife auf Motorrädern, die die Gewehrschüsse hörte, wollte nachsehen, was da los ist. Ohne zu zögern, knallte das Pärchen die Polizisten kaltblütig über den Haufen. Die Namen Bonnie und Clyde waren bald im ganzen Land bekannt. Die Zahl ihrer Verbrechen nahm von Tag zu Tag zu. Je höher der Blutzoll unter den Polizisten stieg, desto mehr sah es jeder Polizist als persönliche Herausforderung, die Verbrecher zur Strecke zu bringen. Gewalt musste mit Gewalt beantwortet werden. Die Polizei entschied, im Kampf gegen Bonnie und Clyde aufzurüsten. Die Jagd nach Bonnie und Clyde fand ein Ende, als das Pärchen in der Nähe von Arcadia in Louisiana gesichtet worden war. Der Sheriff Bob Alcorn aus Dallas, Texas, sicherte mit seinen Männern die Straße, auf der Bonnie und Clyde gesehen worden waren. 3 Tage lagen sie hier auf der Lauer, um Amerikas meistgesuchte Banditen zu fassen. Sie sollten aus dem Hinterhalt erledigt werden. Zu oft waren sie entkommen, zu viele Polizisten waren verletzt worden oder hatten ihr Leben verloren. Jetzt sollten sie keine Möglichkeit mehr zur Flucht haben. Das unausweichliche Ende eines Paares, das starb so, wie es gelebt hatte, mit dem Gewehr. Bonnies Körper lehnt gegen den von Clyde. Eine letzte Umarmung im Tod. Schaulustige strömten zum Ort des Geschehens. Ein Souvenirjäger wollte ein Ohr von Clyde Barrow mitgehen lassen, bevor er von einem Polizisten daran gehindert werden konnte. Clyde Barrows Körper war von 55 Kugeln durchsiebt. Seine linke Hand war abgetrennt. Nachdem die Leichen beseitigt worden waren, wurde ihr Auto untersucht. Barrow war an diesem verhängnisvollen Tag mit einem ganzen Waffenarsenal unterwegs. 2 abgesägte Schrotflinten, 2 Maschinengewehre, 10 automatische Pistolen und 1500 Magazine Munition. Bonnie Parkers Make-up-Tasche fand man neben einer Kiste mit Waffen und Munition. Zum Zeitpunkt ihres Todes trug Bonnie einen Hut mit Blumenmustern. Sie hatte eine frische Dauerwelle. Ein Bild, das nicht zu einer Frau zu passen scheint, die auf einer mörderischen Tour war. Barrow war ein totaler Waffennarr. Täglich putzte und polierte er sie und jeder Waffe gab er einen Kosenamen. Unter dem Rücksitz des Autos fand man zahlreiche Nummernschilder aus den verschiedensten Bundesstaaten. Durch das regelmäßige Austauschen der Schilder wollten die beiden möglichst unerkannt bleiben. Hunderte von Stahlmantelgeschossen aus den Spezialgewehren der Polizeibeamten hatten das Auto durchschlagen. Die Wucht der Geschosse war so groß, dass sie durch die Türe auf der Fahrerseite eindrangen, durch die Körper von Clyde und Bonnie schlugen und dann durch die Beifahrertüre wieder austraten. Heute ist das von Kugeln durchsiebte Auto eine Attraktion in einem Spielcasino in Las Vegas. Limonaden und Hotdog-Buden versorgten die Schaulustigen bei Clydes Begräbnis. Für die Barrows-Eltern war es der 2. Sohn, den sie zu Grabe trugen. Clydes Bruder und Bandenmitglied Buck Barrow war schon zuvor in einer Schießerei mit der Polizei umgekommen. Weniger spektakulär war Bonnies Begräbnis. Etwa 150 Menschen, Familienmitglieder, Freunde, Verwandte und Reporter begleiteten sie auf ihrem letzten Weg. Ihre Schwester Billie Mae, die zu dieser Zeit im Gefängnis saß, durfte unter Aufsicht von 2 Beamten an der Beerdigung teilnehmen. Auch Bonnies Eltern waren anwesend. Nach ihrer Freilassung aus dem Gefängnis las Billie Mae ein bemerkenswertes Gedicht ihrer berühmten Schwester. Einige haben ein gebrochenes Herz, Menschen sterben an Traurigkeit. Alles in allem also sind unsere Probleme klein, bis wir so werden wie Bonnie und Clyde. Eines Tages werden sie zusammen sterben und Seite an Seite begraben. Manche werden weinen, das Gesetz wird aufatmen. Aber für Bonnie und Clyde ist es der Tod. Für die Studios in Hollywood waren die flamboyanten Geschichten von John Dillinger und Bonnie und Clyde eine exzellente Fundgrube für Drehbücher. Sie schmückten die Mythen und Legenden, die das Gangsterpärchen umrankten, immer weiter aus. Einer der berühmtesten Darsteller von Clyde Barrow war Warren Beatty. Bonnie Parker wurde auf der Leinwand von Jean Arvey, Dorothy Provine und Faye Dunaway verkörpert. Obwohl sie in den 2 Jahren ihrer mörderischen Tour 13 Menschen getötet haben, wurden Bonnie und Clyde zu wahren Volkshelden und ihre Banküberfälle und Schießereien zu einer Legende, die bis heute die Menschen fasziniert. Wie seine Zeitgenossen Bonnie und Clyde stammte John Dillinger aus armen Verhältnissen. Den Großteil seiner Jugend verbrachte er auf der Farm seines Vaters in Morgan County, Indiana. Schon im Alter von 10 Jahren war er ein egozentrischer Einzelgänger. Die Farm sollte sein einziges wirkliches Zuhause bleiben, denn die meiste Zeit seines Lebens verbrachte er in Gefängnissen. Mooresville, Indiana. In dieser Kleinstadt begann Dillinger seine kriminelle Laufbahn mit einem Überfall auf einen Lebensmittelladen. Der 65-jährige Eigentümer erkannte ihn wieder und Dillinger landete in der Strafanstalt von Indiana. Nach seiner Freilassung im Jahr 1933 war Dillinger an mehreren Banküberfällen beteiligt. Nur 4 Monate später saß er wieder hinter Gittern, dieses Mal in Lima, Ohio. Noch bevor Dillinger in Lima der Prozess gemacht wurde, half er 4 Freunden bei der Flucht aus einer Haftanstalt in Michigan City. Die zur Flucht nötigen Waffen hatte er ins Gefängnis geschmuggelt. Jetzt bedankten sich die Freunde bei Dillinger und befreiten ihn. Die 4 Männer sollten die tragenden Säulen der Dillinger-Gang werden. Harry Pierpont, Charles McLay, Russell Clark und John Hamilton. Nur 5 Tage nach ihrer Flucht war das Quartett in Lima. Kurzerhand erschossen sie den Sheriff und holten Dillinger aus dem Gefängnis. Zum ersten Mal schlug die Dillinger-Bande in dieser Bank in Racine, Wisconsin zu. Die Beute $25.000. Weitere $20.000 fielen ihnen in East Chicago in die Hände. Dabei erschossen sie auf ihrer Flucht einen Polizisten. Daraufhin verstärkte die Polizei ihre Fahndung nach Dillinger und rief die Bürger zur Mithilfe auf. Tausende Anrufe und Hinweise aus dem ganzen Land kamen zusammen. In diesem Haus in Tucson, Arizona, wurden Dillinger und seine Bande nur 11 Tage nach dem Bankraub in East Chicago festgenommen. Man entschied, Dillinger mit dem Flugzeug nach Crown Point zu bringen und dort wegen Mordes an dem Polizisten beim Überfall in East Chicago den Prozess zu machen. Die Bandenmitglieder Pierpont, McLay und Clark wurden mit dem Zug Richtung Osten geschafft. Auf dem langen Flug Richtung Osten waren bei jedem Tankstopp Presse und Neugierige zur Stelle. Aber Dillinger musste an Bord bleiben, außer in Memphis, wo die Flugzeuge gewechselt wurden. Am 30. Januar 1934 wurde Dillingers Flugzeug auf dem Chicago Municipal Airport von einer riesigen Menschenmenge erwartet. Von hier wurde Dillinger mit einem Auto nach Crown Point gebracht. Man war sicher, dass Dillinger für seine mörderischen Taten bald auf dem elektrischen Stuhl enden würde. In Crown Point wurde er rund um die Uhr streng bewacht. Die Polizisten des Hochsicherheitstraktes waren mit Gewehren und Maschinenpistolen bewaffnet. Der prominente Häftling unterstand der Aufsicht des Sheriffs Lillian Holly. Sie war überzeugt, dass ihr Gefängnis absolut ausbruchssicher sei. Dillinger war anderer Meinung. Während Dillinger an seinen Ausbruchsplänen arbeitete, waren seine Bandenmitglieder Pierpont, McLay und Clark nach Ohio gebracht worden, wo ihnen wegen des Mordes an Sheriff Saber in Lima bei der Befreiung Dillingers der Prozess gemacht werden sollte. In der Zwischenzeit wiegte man sich in Crown Point in Sicherheit. Die Wachen vor dem Gefängnis wurden abgezogen. Aus einem Holzstück soll Dillinger eine Pistole geschnitzt und sie mit Schuhcreme schwarz eingefärbt haben. Viele Historiker glauben jedoch, dass diese Geschichte nur ein weiterer Dillinger-Mythos ist und dass in Wirklichkeit eine Wache bestochen worden war. Als man entdeckt hatte, dass Dillinger entkommen war, hatte man in aller Eile eine Pistolenattrappe beschafft, um sie der Presse zu präsentieren und so die Bestechung zu vertuschen. Eine weitere Blamage für Sheriff Holly war, dass Dillinger mit ihrem Auto floh. Dillinger schaffte es, alle Straßensperren zu umgehen und mit dem Wagen des Sheriffs die Grenze nach Illinois zu überqueren. Ein großer Fehler, denn jetzt konnte das FBI eingreifen, weil er ein Bundesgesetz verletzt hatte. Der Strick um John Dillingers Nacken zog sich langsam zu. FBI-Direktor J. Edgar Hoover sah es als seine persönliche Herausforderung, Dillinger das Handwerk zu legen. Er setzte den riesigen Apparat des FBIs in Bewegung. Agenten wurden für eine spezielle Anti-Verbrecher-Einheit ausgebildet. Der FBI-Agent Melvin Purvis wurde zum Kopf von Hoovers Spezialeinheit bestimmt, die in Chicago ihr Hauptquartier hatte. Dillinger jedoch war zu dieser Zeit nicht in Chicago. Seine Flucht hatte ihn nach St. Paul, Minnesota geführt. Aber auch hier flog er auf und musste sich seinen weiteren Weg erneut freischießen. Dillinger bekam den zunehmenden Druck des FBI zu spüren. Er hetzte von Stadt zu Stadt, bis er am Ende wieder zu Hause in Indiana landete. Es war das letzte Mal, dass Dillinger sein Elternhaus sah. Das letzte Mal, dass er seinen Vater besuchen konnte, der immer noch hoffte, dass es für seinen Sohn einen Weg zurück gab. Wieder auf der Flucht kam Dillinger nach Warsaw, Indiana. Um 2 Uhr in der Früh überwältigte er den einzigen diensthabenden Polizisten, Jed Pittenger, räumte das Waffenarsenal der Polizeistation leer und verließ die Stadt wieder. Pittenger erklärte, er hätte versucht, Dillinger seine Waffe zu entreißen, wäre bei dem Kampf jedoch K.O. geschlagen worden. Dillinger zog sich in die abgelegenen, bewaldeten Hügel von Spider Lake, Wisconsin, zurück. Das Städtchen war ein beliebtes Ferienziel im Sommer, aber um diese Jahreszeit war hier nichts los. Dillinger verbrachte 2 ruhige Tage zusammen mit 3 Männern und Frauen im Little Bohemia. Emil Vinatka, der Besitzer des Hotels, wurde gezwungen, die Bande zu bewirten. Als FBI-Agenten einem Hinweis folgend das Gelände umstellten, fing einer von Mrs. Vinatkas Hunden an zu bellen und alarmierte, so die Gangster. Es kam zu einer gewaltigen Schießerei, bei der 3 Männer und ein Bundesbeamter erschossen wurden. Dillinger und 2 seiner Männer entkamen. Der Fehlschlag des FBI zog schwere Kritik nach sich, vor allem, weil 3 unschuldige Bürger bei der Schießerei ums Leben gekommen waren. Der FBI-Agent Carter Bond, der bei dem missglückten Manöver erschossen wurde, war ein enger Freund von Melvin Purvis, dem Chef der Spezialeinheit. Für Purvis war der Kampf gegen Dillinger jetzt ein persönlicher Rachefeldzug. Nach dem Zwischenfall im Little Bohemia erfuhr Dillinger, dass seine beiden früheren Begleiter Harry Pierpont und Charles McClay auf dem elektrischen Stuhl landen sollten und Russell Clark zu lebenslänglicher Haft verurteilt worden war. South Bend, Indiana. John Dillingers letzter Überfall sollte hier am 30. Juni 1934 stattfinden. Es war ein Samstag, die Straßen waren voller Menschen, aber Dillinger und seine Bande schlugen zu und raubten $28.000 aus der Merchants National Bank. Bei der Flucht eröffnete Dillinger das Feuer aus einem Maschinengewehr. Er tötete einen Polizisten, 4 unbeteiligte Passanten wurden verletzt. Chicago, Illinois. Das letzte Kapitel der Akte Dillinger. Die Möglichkeiten für Amerikas Verbrecher Nummer 1 unterzutauchen wurden immer weniger. Der Kreis der Freunde, denen er trauen konnte, war klein geworden. Die meisten seiner früheren Bandenmitglieder waren in alle Winde zerstreut oder tot. Anna Sage, eine verurteilte Prostituierte, der die Ausweisung drohte, kannte die Verstecke von Dillinger. Das FBI garantierte ihr, die Ausweisung zu verhindern, wenn sie ihren Freund John Dillinger verraten würde. Chicagos Biograph Theater. In einer heißen, schwülen Nacht wollte sich Dillinger hier im Kino entspannen. Der Film, der an diesem Abend gezeigt wurde, war der Krimi Manhattan Melodrama. Kurz vor Beginn der Vorstellung erschien Dillinger an der Kasse, in seiner Begleitung Anna Sage. Im Licht der Scheinwerfer schien ihr orangefarbenes Kleid rot, blutrot. Sie sollte als Lady in Red in die Dillinger-Geschichte eingehen. Während das Pärchen im Kino das Manhattan-Melodrama verfolgte, spielte sich vor dem Kino das wahre Drama ab. FBI-Agenten hatten das Kino von allen Seiten umstellt. Der Manager des Kinos, dem die dunklen Gestalten aufgefallen waren, fürchtete einen Überfall auf seine Kasse und alarmierte die Polizei. Während Dillinger die kühle Brise der Klimaanlage im Kino genoss, redeten sich draußen die FBI-Agenten mit den herbeigerufenen Chicagoer Polizisten die Köpfe heiß. Clark Gable, der Leinwandbösewicht, zahlt am Ende des Films für seine Verbrechen mit dem Leben. Der Vorhang schließt sich. Für Manhattan Melodrama und für John Dillinger. In den Legenden- und Hollywood-Filmen stirbt Dillinger bei seiner letzten dramatischen Konfrontation mit dem FBI in einem Kugelhagel. FBI Dillinger, don't move! In Wirklichkeit jedoch wurde er nur von 2 Kugeln getroffen. Als Agent Purvis ihn mit seinem Namen anrief, zog Dillinger sofort seine Pistole und lief in eine Seitenstraße. Die Agenten eröffneten das Feuer. Eine Kugel traf Dillinger in der linken Brust, eine 2. traf ihn im Nacken und trat durch das rechte Auge wieder aus. In Begleitung von 5 FBI-Agenten wurde Dillinger ins Alexian Brothers Hospital gebracht. Auf dem Weg dorthin jedoch starb er. Sein Körper wurde ins Cook County Leichenschauhaus überführt. Neugierige sammelten sich vor dem Kino, sie kletterten sogar auf umliegende Dächer. Tausende Menschen pilgerten zum Biograph Theater, um den Ort des Geschehens zu bestaunen, vor allem den Platz, wo Dillinger von Kugeln getroffen zusammengebrochen war. Kein Tropfen Blut blieb auf dem Asphalt zurück. Mit Taschentüchern und Papierfetzen hatte jeder versucht, seinen makabren Anteil dieses Showdowns zu ergattern. Auch im Leichenschauhaus ging es zu wie im Zirkus. Dr. Charles Parker, der den Toten gewaschen und untersucht hatte, verteilte freie Eintrittskarten an Kameraleute und Fotoreporter. Nach seinem Tod ist Dillinger wahrscheinlich öfter fotografiert worden als zu seinen Lebzeiten. Auch der Öffentlichkeit wurde Zutritt zum Leichenschauhaus gewährt. Die Schlange der Wartenden war 800 Meter lang. Manche Gaffer stellten sich zwei- oder dreimal an, um den toten Gangster zu sehen. Ein Beamter des Chicagoer Police Department war so erfreut, Dillinger tot zu sehen, dass er die Hand der Leiche schüttelte. Draußen bot ein Händler den Wartenden Kleider mit dem getrockneten Blut des toten Dillingers zum Verkauf an. Zu einem weiteren Skandal kam es, als bekannt wurde, dass Dillingers Gehirn, das bei der Autopsie entfernt worden war, verschwunden war. Der 14-monatige Raubzug Dillingers hatte 18 Leben gekostet und $470.000, die er gestohlen hatte. Davon waren Dillinger ganze $7.70 geblieben, sowie ein eisiges Bett im Leichenschauhaus. In einem einfachen Weidenkorb wurde der tote Dillinger zur Begräbnishalle nach Mooresville, Indiana, gebracht. Wieder kamen hunderte Neugierige, um den toten Schwerverbrecher zu sehen. Dillinger war mit einem neuen grauen Jackett mit überlangen Armen bekleidet. Eine Prozession von 20 Autos folgte dem Sarg Dillingers auf den Crown Point Friedhof. Hier, wo der frühere Präsident der Vereinigten Staaten, Benjamin Harrison, begraben liegt, wurde Dillinger trotz heftiger Proteste beigesetzt. Es regnete in Strömen, als sein Sarg in die Grube gelassen wurde. Am gleichen Tag hatte Dillingers Vater ein Angebot über $10.000 für die Leiche seines Sohnes ausgeschlagen. Aus Furcht vor Räubern ließ er das Grab mit einer 90 cm starken Betondecke versiegeln. Auch wenn sich der alte Dillinger weigerte, die sterblichen Überreste seines Sohnes zu veräußern, so bot er John Dillingers Kleider und persönliche Sachen öffentlich zur Versteigerung an. Die Familienangehörigen und Verwandten wurden mit Angeboten überhäuft. Alle wollten die Legende Dillinger ausschlachten. Eine Woche nach dem Begräbnis hatten die Dillingers ein Angebot des Indianapolis Lyric Theaters angenommen. Zwischen den Filmen hielten sie 15-minütige Lesungen über das Leben und die Zeit des toten John. Dillinger Senior hielt weitere Lesungen auf Jahrmärkten und im Little Bohemia, wo sein Sohn der Polizei eine seiner größten Schießereien geliefert hatte. Emil Winnetka, früher die Geisel von John, war jetzt der Partner von Johns Vater. Anna Sage, die Lady in Red, hatte für ihren Verrat $10.000 vom FBI kassiert. Die Bitte um einen Auslieferungsstopp wurde ihr jedoch verweigert. Sie starb 1947 in Rumänien. 32 Tage nach dem Tod Dillingers folgte einer seiner alten Weggefährten, Homer van Meter, John ins Grab. Er wurde bei einer Schießerei mit der Polizei in St. Paul, Minnesota, tödlich getroffen. Evelyn Franchette, eine frühere Freundin des Gangsters, hatte seinem Prozess in Indiana beigewohnt. Ihre alte Verbindung zu Dillinger brachte sie jetzt hinter Gitter. Nach ihrer Freilassung tourte sie mit einer Zirkusshow durch die Lande und gab unter dem Namen Hellcat ihre angeblichen Liebesgeschichten mit Dillinger zum Besten. Bei ihren Vorstellungen verteilte sie fleißig Autogrammkarten. Melvin Purvis, dem hauptsächlich der Verdienst zugeschrieben wurde, Dillinger gefasst zu haben, verließ ein Jahr nach dem Schließen der Akte Dillinger das FBI. In zahlreichen Interviews schilderte er seine Verfolgungsjagden auf die verschiedensten Verbrecher. 1960 beging Purvis mit einer Pistole Selbstmord. Die 30er Jahre werden oft als das gesetzlose Jahrzehnt bezeichnet. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs jedoch hatten das FBI und die Polizei die größten Verbrecher und Gangs zur Strecke gebracht. In den mehr als 50 Jahren nach seinem Tod wurde Dillinger in immer neuen Filmen und Büchern verherrlicht oder verdammt. Immer wieder wurde Dillinger auf der Leinwand zum Leben erweckt, unter anderem verkörpert von Lawrence Tierney, Nick Adams und Warren Oates. Humphrey Bogarts Ähnlichkeit mit Dillinger half auch seiner Schauspielkarriere. Die Rolle, die er in dem Film The Petrified Forest spielt, basiert in groben Zügen auf dem Leben des berühmten Bankräubers. Für Hollywood bleiben die 30er Jahre, ihre Charaktere und Geschichten eine unerschöpfliche Quelle für weitere Drehbücher und Filme. Die Menschen sind nach wie vor von den Geschichten aus dieser Zeit fasziniert, von den Gangstern und Banden, die die Straßen der Städte zum Schauplatz wilder Schießereien machten. Die Geschichten von Al Capone, John Dillinger, Bonnie und Clyde und anderen Gangstern werden auch in den kommenden Generationen immer wieder neu erzählt werden und ihr begeistertes Publikum finden, obwohl sie oft mit der Realität nicht mehr viel zu tun haben.